welcome to the club. Seid ihr alle bereit für die Party? Und heute machen wir mal eine Ausnahme, da wir im neuen Jahr sind. Die Caroline wird heute 20 Jahre alt. Und alle anderen, die heute Nacht Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch! Das ist doch geil. Bieruntersetzer hatte ich auch noch nie auf dem Plattenteller liegen. Aber normalerweise müsstet ihr jetzt alle richtig wach geworden sein. Here we go. Mein Freund Frankie Tunes nicht mit dabei ist, bringe ich euch ein paar Geschenke mit ins neue Jahr. Vielleicht habt ihr ja gesehen, dass wir unter anderem draußen einen Sunshine Live Promo-Stand haben. Aber das gibt es draußen nicht. Es gibt ganz neue Keyholder von Welcome to the Club. Von DJ Clubbing Man. Und da habe ich ein paar für euch. Wo sind die Partyleute hier vorne? We'll be right back. is my odyssey. This is my illusion. I'm lost in a dream of you and me, still caught up in confusion. When will brothers stop the fight? When will our minds be free? I was born to find the light. alle zusammen ein bisschen schreien. What the fuck? Seid ihr bereit für das geile Thema? Seid ihr bereit für das geile Thema? Time. is better than yours. I teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I teach you, but I have to charge. My sunshine in life, hold on, a mixed mission. Tokyo, Baghdad, New York, the global playboys. Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear Francisco. Am 14. Januar, 14. Januar, 14. Januar sind die Global DJs live hier im Prisma in Dortmund. Und direkt drei Tage später, am 17. Januar, montags, kommt die neue Technics DJ Set, die Nummer 11. Unter anderem mit diesem Track, die erste Compilation 2005 mit den Global DJs. Gemixt von DJ Shock und DJ Clubbing Man. Tokyo, Baghdad, New York, here the Global Playboys, Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people, some gentle people, some gentle people. In the sind die ganzen Partyleute! Friends around, all together, searching for a way out when it's time. Will we love, or will I? Grant us no second. Der nächste DJ kommt und der nächste DJ für euch gleich hier live aus dem Prisma in Dortmund. Die Welcome to the Club Live Party on Tour. Dreams. striking a balance for the future. Committed to their cities, caring for their land. Partnerships for the planet. Global conflicts, global action, where people matter. Opening the door to a better quality of life, where nature melts with technology and humans harmonize with Mother Earth. Just listening to the sound of nature, where it all began. Wir sind heute Nacht live, live in Dortmund im Prisma. Die Welcome to the Club Live Tour auf Sunshine Live. Sind hier vorne noch ein paar Partyleute? Ich habe noch ein paar Schlüsselanhänger für euch. Here we go! Century, striking a balance for the future. Committed to their cities, caring for their land.